Hallo und herzlich willkommen diese Woche wieder mal zu Sunday Eve Experiment. Wir haben die beiden Jungs vom Fat Fenders eingeladen, den Dennis und den Fabian. Die haben uns sehr nette Musik mitgebracht und werden sie in den nächsten 2 Stunden euch zum Hören darbieten. Wer Interesse hat an den Vinylscheiben, sollte mal bei www.fenders.de die Seite besuchen. Und ich würde erstmal sagen, start up, Jungs.

funny, he claimed that he was going to call me the very day that I called because he had just had a dream about me. Oh, about your dream? Yeah. Yeah. So that was pretty funny. Thank you. We'll be right back. SWEX. You're left. das waren zwei Mixe von den Fat Fenders Jungs. Ihr könnt mehr Infos erfahren, wenn ihr hier bei soundonearth.com auf der Website nachschaut oder ansonsten bei www.bang.de. Ich grüße an der Stelle noch die Frankfurt am Main Crew, den Cutting Edge und den MC Mike Romeo und natürlich alle, die da um die Ecke mit wohnen. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns am 26.12. zur letzten Sendung dieses Jahres von uns hier bei SOE wieder. Und bis dahin fröhliche Weihnachten und habt Spaß!